Marie ist aber eine beliebte Stadt. Hey, wie kommst du denn her? Achtung, wir haben ein Auto. Wie kommst du da rauf? Darf ich Sie in unserer Stadt beziehungsweise in unserem Hafen, wo ich der Big Boss bin, willkommen heißen? Ja, was sind Sie denn überhaupt? Hey, trotzdem gerne. Ich bin der Hafenmeister von Chitmay. Chitmay, was war angenehm. Heini, Setchen. Angenehm. Mathilde, Newton. Angenehm, Doris Newton. Angenehm, Ottokar Newton. Wir kommen von Cotherstone Hall. Das liegt in der Nähe von der Plan Süd. Das kenne ich nicht. Aber Sie sind unsere Gäste. Wir verbieten Immatures, in den Tempel des ewigen Lebens zu gehen. Ach, wie interessant. Sagen Sie, hier sind vor kurzer Zeit nicht zufällig etwas Großes und Glitzerndes vom Himmel gefallen? Okay. Ja, aber natürlich, Stoff. Das haben wir dann gleich zur Weiterverarbeitung in unsere Eisenfabriken gegeben. Was haben Sie getan, Sie Unseliger? Unschiles, sicher doch. Also, fühlen Sie sich wohl. Da ist die Prinzstadt Hotel Majestic. Dort können Sie auch absteigen, falls Sie über die entsprechende Pinnose verfügen. Also, ich empfehle mich. Habgieriger Halbaffe! Herein! Guten Morgen. Ich bringe Ihnen das Essen. Raus! Raus! Raus! Raus, ja? Auf Wiedersehen. Ach, Portier, könnten Sie noch mal wiederkommen? Herein! Heraus! Mensch, Mathilda, Portier! Herein! Herein! Sagen Sie mal, gibt es hier in Chitmay eigentlich auch Tempel? Aber ja, viele! Wir wollen uns nämlich in dieser Stadt was umsehen, deshalb sind wir ja gekommen, rein zum Urlaub, nicht wahr, Doris? Frag du mal ein bisschen. Was gibt's denn hier so viel Tempel? Den Tempel des Gudisi, den Tempel des Havachoni, den Tempel des Goljewa, den Tempel von Hasidie. Ja, Moment, haben Sie da auch so ein... Gib mir mal die Butter. Tempel, der mit U anfängt? Ja, sicherlich. Also da hätten wir den Tempel des Umi, den des, Nein. Ich schwanz doch nicht so. Haben Sie auch hier einen Tempel der Unsterblichkeit? Ja, aber da dürfen Sie leider nicht rein. Gib mir mal die Serviette. Wo ist denn der? Nur mal so rein vom Äußerlichen gesehen. So rein vom Äußerlichen gesehen können Sie das eigentlich in jedem Geschäft erfragen, das Ihnen hier in Chitmay unterkommt. Ah ja, vielen Dank. Sie dürfen wieder gehen. Auf Wiedersehen. Raus! So, also wir dürfen hier... Kommt doch es! Ha! Schon alles weggemuffelt. Nein! Krempel der Unsterblichkeit. Im Tempel. Hä? Im Tempel. Im Krempel. Im Tempel. Ach so. Natürlich. Im Krempel. Im Tempel. Oh. Hey, da hinten steht ja unser Satellit. Juhu. Ja. Ja. Was sehe ich da? Das Wasser der Unsterblichkeit? Sag mal, sieht hier jemand von euch das Wasser der Unsterblichkeit? Also wüsste nicht, wo. Aber wir stehen doch genau davor. Hä? Ja, wo? Ah, da. Und davon wird man wirklich unsterblich? Was meinst du eigentlich dazu, Heini? Du hast dich noch gar nicht geäußert. Ich bin rein. Ich. Das wirst du schön bleiben lassen. Ich springe rein. Ich springe rein. Also, aufpassen, ich will. Halt! Wie kommst du auf die Idee, dass du da reinspringst? Du bist viel zu schmutzig. Das ist mir doch egal. Und überhaupt, wenn jemand das Recht hat, zuerst da reinzuspringen, dann bin ich das doch. Wieso? Weil ich der Geldgeber von uns bin, jawohl. Ich kaufe hier schließlich immer alles. Ja, und wir essen's. Ganz recht. Also habe ich das Recht, da zuerst reinzuspringen. Aber ich bin doch die Schönste. Du und die Schönste. Ottokar, was sagst du dazu? Sie hat recht. Und was ist mit dir? Was soll schon mit dir sein? Immerhin etwas. Sehr, sehr wenig. Ha! Ich will zuerst reinspringen. Sag mal, was brodelt hier eigentlich immer so? Da ist ein Wasserhahn, ich werde ihn mal abstellen. Weg, aus, basta. Ja, wer springt denn jetzt zuerst? Tja, vielleicht sollten wir ausstoßen. Ich nehme mir die Pflanze wieder auf dem Wasser. Ja, ich halte dich. Nein, du hältst mich nicht. Lass mich doch gefälligst los. Geh, dann beiß ich dir den Finger. Sie ist gerade gefallen. Und damit ist sie die Erste. Na, und wenn sie nichts von dem Zeug trinkt? Doris! Doris! Doris, komm doch mal bitte her. Ja. Komm doch raus, Mensch. Das schmeckt aber gut. Hast du wie Butter mit? Deswegen will auch keiner reinspringen. Ich springe auch. Ah, doch, hier liege ich. Jetzt haben wir alle von dem Zeug getrunken. Also ehrlich gesagt, ich fühle mich gar nicht so besonders. Ob uns wohl langweilig wird? Wann? Ja, immer. Hä? Immer langweilig? Doris, was sagst du dazu? Nichts. Wo ist eigentlich der Satellit? Na, der steht doch da hinten. Beziehungsweise stand da hinten. Diebe! Brüll nicht so. Nicht so laut. Eigentlich dürfen wir ja gar nicht hier sein. Richtig. Ach. Ach, deswegen kommen die da mit Pistolen auf uns zu? Wer? Na, die! Lauft, Leute! Lauf! Oh, hält mir doch mal einer! Komm, steh auf und lauf weiter! Aber immerhin! Ich meine, ja, auf jeden Fall! Ich laufe ja in die falsche Richtung! Tschüss! Ach, was, ich komme! Wo bleibt ihr denn, ihr lahmen Mäuse? Eigentlich könnten wir jetzt unendlich weiterrennen, nicht wahr? Ja, könnten wir! Die nicht! Da ist die Tür! Na, dann mach sie doch auf, mein Gott! Ja, wenn's gehen würde, würde ich's tun! Na, pass auf, ich renne einfach dagegen! Mach doch nicht so einen Lärm! Na und? Die anderen haben uns doch sowieso schon gesehen! Los, komm, dann ist die Tür durch! Wir gehen durch, ne? Ja, und ja, das könnte man vielleicht machen! Leute, ich mach die Tür wieder zu! Ja! Du bist vielleicht dumm! Fast so dumm wie Doris! Hä? Ich und dumm? Jedenfalls dümmer als ich! So, hat jemand einen Schlüssel für die Tür? Aber du hast doch die Tür kaputt gemacht! Oh, wie dumm von mir! Los, lass es weiterlaufen! Wir rennen einfach ins Hotel zurück! Auch eine gute Idee! Hätte von mir kommen können! Hey. Hotel Majestic! Yeah, wir kommen! Aber los! Aber passt auf, dass ihr nicht zu auffällig durch die Straßen von Sydney rennt! Nö, tun wir schon nicht! Hallo! Heini! Ja? Fast so doof wie Doris, sag ich doch! Tja, aber da ich klüger bin als du. Was hat das denn dann schon wieder zusammen? Also wirklich von ihm. Wir laufen durch die Gassen. Wir laufen durch die Straßen. Ja, was soll das? Ja, was weiß ich. Wir laufen ja alle immer nur dir nach, Doris. Ach ja, klar. Hä? Warum läuft Heidi dann vorne? Warum noch Ottokar denn vor mir? Hey, wo seid ihr? Hallo! Hola! Wo ist denn jetzt das Hotel Majestic? Na, ich glaube, wir sind gleich da. Und woher kommst du zu dieser Weltanschauung? Ja, weil ich meine, wir haben uns nicht verlaufen. Typisch Heini, natürlich immer wieder alles falsch sagen. Wir haben uns verlaufen, beziehungsweise Ottokar hat uns verlaufen lassen. Ja, sicher. Ich bin mal wieder an allem schuld. Ja. Dabei trage ich doch die Verantwortung über euch. Ich verdiene das Geld und ihr esst. Naja. Naja. Ganz so schlimm ist es ja nun auch nicht. Stimmt. Ich koche jedenfalls. und ich deck den Tisch. Ja, und ich helf euch beim Abräumen, jedenfalls manchmal, ja. Und ich mach gar nichts, ich brauch nur Geld verdienen. Als wenn das nicht genug wäre. Na, wenn's dir reicht, mir erst recht. Wann kommen wir jetzt endlich an? Da hinten steht Majestic. Tja, wenn's drüber steht, wird's wohl sein, gell? Kann sein. Also wollen wir nur reingehen oder nicht? Ich habe jedenfalls nicht vor, hier bis in die Unendlichkeit hier draußen zu stehen. Nee. Ich habe noch mal so eine Nebenfrage. Was ist, wenn wir erschossen werden? Leben wir denn immer noch? Kann ich ja mal ausprobieren. Nee, glaube ich hoffentlich doch nicht, oder? Ich meine, nicht ausprobieren. Und wir gehen jetzt jedenfalls wieder ins Hotel. Also ich nicht. Ich würde sagen, wir. Bin ich nicht schlau? Ja, muss wohl nicht. Es sei denn, es geht aber freiwillig. Ich meine, wenn man ein bisschen überlegt, dann geht es auch so. Was? Ja, da kann auch einer gehen. Aber da von euch sowieso keiner überlegen kann, werde ich wohl gehen. Tu das. Ich bin schon auf dem Wege. Tschüss. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ich bin ja auch noch sterblich. Ich kann mir also mach's gut. Mach's gut! Ja, ist ja schon gut! Ach, mein Schwesterlein, wie ist das dramatisch! Trennung für ewig! Trennung in die Unendlichkeit! Heini, wie lange willst du eigentlich noch so rumflennen? Ich wusste gar nicht, dass du Doris so gern mochtest. Ich hab einen Schluss gefahren. Ich bin ganz froh, dass sie weg ist. Ich hab trotzdem einen Schluss gefahren. Ich werde etwas Buttermilch trinken. Ich hab trotzdem einen Schluss gefahren. Das sag ihn doch! Achso, ja, ich gehe hinterher. Hä? Jawohl, ja. Hä? Ja! Hä? So ein keifendes Ekel. Das kannst du doch nicht machen. Natürlich. Tschüss. Na, ich will sehen, dass ich's kann. Heini! Tschüss. Heini! Hey, die sind alle viel zu doof. Hat man wieder gesehen, dass ich die Klügste bin, sonst wären sie ja gegangen. Und ich lasse mich ja sowieso nicht fassen. Die würden sich auf jeden Fall fassen lassen. Also jetzt muss ich erstmal zum Tempel der Unsterblichkeit hinkommen. Da bin ich ja sowieso gleich. Ich habe nämlich eine Abkürzung gefunden. Ja, da bin ich ja schon drin. Das ist aber eine laute Tür. Na, dann wollen wir mal die Satelliten suchen. Ob ich noch mal ein bisschen vom Wasser der Unsterblichkeit trinke? Ich hab doch genug getrunken. Vielleicht sollte ich mal hinter dieser Tür gucken. Da steht was, aber was das ist, das muss ich aber... Au, gegengetreten! Aua! Auf jeden Fall ist es der Satellit. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht... So, jetzt muss ich doch mal Doris suchen. Gehe ich erstmal hier hin, durch meine Tür und in die Tempel des Todes. So, jetzt muss ich aber ganz ruhig sein. Ob ich sie jetzt mal rufe? Ja. Hallo, Doris! Was ist denn hier los? Ah, guten Tag. Sie sind doch einer der Fremden. Nein, nein, haben Sie zufällig irgendwie Doris Newton gesehen? Sie sind einer der Fremden. Nein, ich bin nicht voll was. Oh, erfreulich trotzdem. Ja, guten Tag, ich heiße Heine Sätzchen. Hören Sie mir überhaupt zu? Nee, ich suche Doris Newton. Doris Newton ist hier etwa noch jemand? Nein. Dann geben Sie mir mal Ihre Hände. Bitteschön, sind sauber. Ja, zeigen Sie trotzdem noch mal her. Ich lege Ihnen nämlich Handschellen um. Hey, was soll das? Ferkel! Sie kommen jetzt mit. Hilfe! Hilfe! Und wenn Sie brüllen, wird Ihre Strafe umso länger ausfallen. Und das sind jetzt schon mindestens 3 Jahre. Ja, freuen Sie sich. Thank you. ich ja so. Pass auf, wir spielen etwas. Mensch, ärgere dich nicht. Nein, dazu habe ich keine Lust. Der Würfel ist so doof. Ich würde ja sagen, du bist... Na, ich meine, entschuldige, Mathilde, aber wir sollten die beiden suchen gehen. Na, ich doch nicht. Nachher falle ich nochmal in das Wasser der Unsterblichkeit. Würde bestimmt nicht schaden, so dreckig wie du bist. Nee. Aua, musst du mir denn immer eine Backpfeife geben, wenn ich was Freches gesagt habe? Ja, natürlich. Irgendwann musst du es ja mal lernen, nee? Ja, Mathilde, pass auf. Wir werden jetzt... Na, nichts werden wir. Ich werde höchstens zum Kiosk gehen und uns was zu essen besorgen. Ist das klar? Hä? Soll ich dir was mitbringen? Nein! Gut, dann bis gleich. Heini ist so dumm und lässt sich fangen. Da könnte mir nichts passieren. Im Moment, er lässt sich fangen. Mathilde und Otto kann ihm helfen würden? Ist doch auch so doof, würde sich auffangen lassen. Am besten, ich helfe ihm. Dann mach ich das. Guten Tag, ich bin von der Gesundheitsbehörde. Sie? Ja, ich. Sie? Wie heißen Sie? Ja, mein Name ist... Müssen Sie immer so lange überlegen, wenn Sie nach Ihrem Namen gefragt werden? Nein, aber ich habe so viele Namen im Kopf, da fällt mir meiner meistens nicht ein. Ja, so ungefähr. Ja, also mein Name ist Doris Leid. Doris Leid. Ja. Doris Leid. Gleich eintragen. Und Sie kommen von der Gesundheitsbehörde. Schwieriges Wort, ne? Ja. Gesundheitsgehör. Genau, von da komme ich, ja. Ja, und was wollen Sie? Ja, ich möchte hier mal in ihren Zellen nach Krankheitsschädlingen gucken, denn ich habe hier ein paar Klagen gekriegt, dass vielleicht hier... Von wem wollen Sie denn Klagen bekommen haben? Ja, also ich habe schon mal öfter gehört, dass hier... ja, von wem denn? Namen? Ja, Namen. Ich habe so viele Namen im Kopf, da fällt mir ein Name nicht ein. Wie heißen Sie nochmal? Mein Name ist Doris Leid, ja. Ach, und Sie kommen von der genau, von da komme ich, ja. Behörde. Ja, so ungefähr. Und Sie wollen in den Zellen nachgucken, ob da alles in Ordnung ist. Richtig, und deswegen möchte ich gerne mal in die Zelle 435 kommen. Sehr komisch. Ich dachte, Sie wollen alle Zellen systematisch durchsuchen. Nein, das ist viel zu viel Arbeit. Ach, Sie wollen eine Stichprobe nehmen? Richtig, Moment mal, welche Nummer wollten Sie noch haben? 435, 435, ein gewisser Häftling Heini Setchem. Passen Sie auf, Sie sind ja von der Gesundheitsbehörde ja eigentlich auch von Staat. Ich gebe Ihnen einfach den Schlüssel mit, ja? Oh ja, vielen Dank. Ja, aber passen Sie auf, nicht, dass der Häftling ausbricht. Also passen Sie bloß auf, wenn uns der Häftling verschwindet, dann ist bei uns die Hölle los. Wissen Sie nämlich, der ist einfach unerlaubt in den Tempel der Unsterblichkeit eingedrungen. Nein, sowas! Und hat randaliert. Hat er? Ja. So ein frecher Mensch! Ja, also nehmen Sie es in Acht. Oder soll ich Ihnen nicht doch eine Wache mitgeben? Nö, brauchen Sie nicht. Ich habe Judo gelernt. Ja, fein. Wo ist der Schlüssel? Ja, da. Danke. Aber bringen Sie ihn nachher wieder zurück. Ja, sicher. Bis gleich. Vielen Dank. Ah, Moment, ich muss ja noch mal ganz kurz mit der Gesundheitsbehörde telefonieren. Sie meinen mit der genau, mit der, ja. Mit der, muss ich noch telefonieren, ja. Einen Moment. Ja, wollen Sie das Telefon hier haben? Das ja, Moment, hier ist nochmal der Schlüssel, ich komme dann gleich wieder. Ich telefoniere da hinten. Ach, sowas, ja. So, muss ich erstmal Mathilde anrufen und Heini, das Heini doch nicht Otto anrufen. Meine Idee. Hier ist Doris. Hallo Doris, hier ist Mathilde. Ja, ich möchte gerade Heini befreien, der ist eingesperrt. Siehst du, Ottokar, die schafft's auch ohne uns. Aber du hast gar nicht recht, Mathilde, du musst unbedingt kommen. Hä? Warum das denn? Ja, ich will's dir erklären. Du musst kommen, und zwar mit Ottokar, und ihr müsst einen Krankenwagen mitbringen. Ein Krankenwagen? Ist denn dort jemand krank? Ja. Nein. Wir müssen einen Krankenwagen mitbringen. Ha, lass mich erklären. Also ein Krankenwagen, das ist dieser Kasten mit den Rädern unten dran. Und ich der weiß, ist ziemlich weit. Ja, okay. Ist. Das ist ja immer schon schön. Warum brauchen wir den denn? Ja, das will ich dir doch gerade erklären, aber vergiss es nicht. Ihr müsst euch jetzt anziehen. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Hallo. Also ihr müsst... Jetzt sei doch mal ruhig. Hä? Also ihr müsst euch so anziehen. Anziehen? Wir sind schon angezogen. Nein, ihr müsst euch so einen weißen Kittel anziehen. Hä? Wie die im Irrenhaus? Nein, wie die Krankenpfleger und so. Ja, das verstehe ich. Ja, und dann kommt ihr mit dem Krankenwagen hier angetuckert. Weißt du, was ich hier habe? Was? Ein Glas voll mit Buttermilch. Ja. Das ist unfair, jetzt daran zu denken. Ich denke nicht. Gib mir mal bitte Ottokar. Ich zieh sie auch. Ottokar, du möchtest mal ans Telefon kommen. So, meinst du, ich treffe das, damit ich mal gar nicht überzeugt. Ja, überhaupt. Also. Hallo, wer ist da? Hier bin ich, Doris. Wer, Doris? Ja, Doris. Ja, wo bist du denn überhaupt? Ja, Junge, sei doch mal bitte ruhig. Habe ich Mathilde auch schon erklärt. Ihr müsst jetzt unbedingt einen Krankenwagen mitbringen. Hä? Ist denn irgendwo jemand krank? Ja, das heißt nein. Ich will es dir doch gerade erklären. Gut. Und dann müsst ihr euch so anziehen wie ein Krankenpfleger und dann kommt ihr hergefahren. Ja, aber woher die Kleider nehmen? Krankenpflegerkleider, hä? Das schafft ihr schon. Ja, stimmt. Dann kommt ihr jetzt zu diesem städtischen Gefängnis. Ihr wisst genau wo. Dürftet ihr eigentlich, wenn ihr nicht dumm seid, was ich eigentlich bezweifle. Und dann. In der Zwischenzeit habe ich den Rest erledigt. Und dann laden wir Heini eben auf als todkranken Menschen. Dann düsen wir davon. Ja, gut. Mathilde, pass auf, pack die Sachen. Hey, wir waren doch jetzt schon wieder weg aus Neuschneeland. Na, erstmal aus dem Hotel, ne? Also tschüss dann, Doris. Ja, tschüss, aber behalt euch bitte, ja? Ja. Ach ja, diese Arbeit im Gefängnis. Kann ich jetzt bitte den Schlüssel haben? Wer sind Sie? Sie. Welchen Schlüssel? Ja, hier sind Schlüssel. So viele Schlüssel. Ja, wir haben nämlich über 500 Zimmer. Ja, ja. Und die sind alle gar nicht so schlecht ausgestattet. Sie von der Genau. Sie brauchen sich da gar nicht so zu tun. Ja, und deswegen möchte ich jetzt den Schlüssel. Welchen? Ja, die zu dieser einen Zelle. Ach ja, zu Mr. Heini Fetchem, ein Ausländer, kommt aus Cobblestone. Ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das, glaube ich, haben Sie mir schon gesagt, nur so ähnlich. Ja, okay, bitte, hier haben Sie den Schlüssel. Danke, ich werde Sie ja überhaupt. Was überhaupt? Die besonders... Sie Pedantin. Machen Sie mal, dass Sie Ihre Arbeit machen und überhaupt lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Müll. Ja. Tschüss. Hallo, Heini. Hä? Heini. Hä? Hey, Heini. Ich hab den Schlüssel. Hä? Was machst du denn hier? Ja, ich hab eigentlich vor, dich hier rauszuholen. Oh, finde ich ja ganz nett eigentlich. Ja, also komm jetzt bitte endlich mal raus da langsam. Du musst jetzt ein Spiel mitspielen. Ein Spiel? Ich meine, es ist ein schlechter Augenblick überhaupt und so. Nein, nein, du musst jetzt so tun, als wärst du krank. Todkrank. Muss ich das? Ja, todkrank. Und das werde ich deinem Gefängniswärter auch sagen, dass du todkrank bist. Dann wirst du von Ottokar und Mathilde abgeholt mit einem Krankenwagen. Ja, ja, und dann, ja, dann sind wir weg. Und das soll klappen, bist du sicher? Nö. Danke. Ja. Wir sind da! Doris! Ruhe, Ruhe, ich muss doch erstmal dem Gefängniswärter alles erzählen, sowieso. Einen Moment, ich gehe mal ganz kurz zum Gefängniswärter. Hallo, hallo, hier ist der Schlüssel. Ja, ich bin schon da. Was sehe ich denn da? Ein Krankenwagen vor unserem Gefängnis? Das ist wahr. Ich habe die sowieso. Und der Häftling da, der hat einen total gefährlichen Virus. Den müssen Was? Wir sofort, ein ja, Virus? Ja, den müssen wir sofort da rausholen. Ich habe schon mit der gewusst. Was? Sie haben schon mit der... Mit der Gesundheitsbehörde, ihr Idioten. Wer war denn das? Ja, die Frau. Genau. Ach so, ist auch unwichtig. Was machen wir jetzt? Ja, wir werden die sofort aufladen und sofort ins Krankenhaus fahren. Ja, aber... Ja. Ja, ich werde das regeln. Wo ist er denn? Ja, ich hole ihn gleich. Hey, kommen Sie mal bitte mit, Frau Besundtag, sowieso. Ja, ja. Ja, helfen Sie mal bitte, ihn anzufassen. Hier, auf die Trage. Das Frage, will ich bitte. Tun. Ja, okay. Ja. Ja, da bist du ja jetzt in Sicherheit, Heini. Hä? Danke. Habe ich wirklich ein Virus? Ich glaube nicht. Aber Doris, das werde ich dir nicht verzeihen, dass du mich einfach Gesundheitsklöder genannt hast. Also wirklich. Ja, und eins das noch, ja... Das noch vor fremden Leuten. John, alles will ich auch nicht verzeihen. Mir einfach ein Glas Buttermilch zu sowieso. Das war meine. Ich will aber auch ein Stück. Habt ihr wenigstens welche mitgenommen? Stück ist gut. Ein Schluck vielleicht. Ja, ein Pfund. Nein, wir haben kein Glas Buttermilch da. Ah, das ist natürlich mal wieder typisch. Du suffelst alles Mathilde aus. Mathilde hat nur 3 Tonnen aus dem Supermarkt geklaut. Und das Kleid gesteckt, hat man nicht bemerkt. Sehr witzig. War das ein Witz oder war das ernst? Du sitzt drauf. Auf der Tonne, meine ich. Auf eine von den 3 Tonnen. Nein, du, Doris. Ach, ich. Nicht aufmachen. Doch. Ja. Aber 1,5 Tonnen davon gehören mir, dass das klar ist. Hä? Ja. Machen wir doch eine gerechtere Verteilung. Vorsicht, Autokar, da die Kurve! Wie wär's, wenn du mal, etwas anders um die Kurve fährst? Hä? Ja, ich bin ja schon der Kranke. Ich hab also wirklich ein Virus. Und überhaupt ein Virus? Wer hat hier ein Virus? Nein, Heini ist mal wieder ein bisschen dumm. Ich würde sagen, wir fahren aus der Stadt heraus. Nee, das sind wir doch schon längst. Oh. ja. Wie wär's, wenn du jetzt mal dieses störende Blaulicht ausschaltest? Oder wie es auch immer hier ist. Also ich kann nicht, ich muss fahren. Ich kann auch nicht, ich muss trinken. Na, okay. Ich kann auch nicht, ich hab ein Virus. Ich bin ja schon. Mann, Heini. Vielleicht wäre es auch noch anders gegangen. Ich muss leider den Kabel durchreißen. Wenn wir stoppen sollen, dann reißt bestimmt die ganzen Fahrkabel raus, falls es sowas gibt. Macht man das nicht so? Ich würde sagen, wir fahren da hinten den Berg hoch. Was findet ihr? Aber wir sind so schwer. Ich meine, wir sind schwer beladen. Immerhin 4 Insassen für diesen kleinen Krankenwagen. 3 Tonnen Buttermilch. Ich glaube, wir müssen die Buttermilch ausladen. Nee, da schmeiß ich erstmal die Ware raus, Autokar, okay? Autokar, wo hast du meinen Schal hingepackt? Du meinst nicht deinen Schal, du meinst deine vielen Schale oder Schals. 5 Stück! Meinst du denn nicht, dass das etwas übertrieben ist, Mathilde? Nein, ich hab schon... Hast du meinen Schal gesehen? Nö, den werde ich mir zum Leben, Heini. Hä, was willst du mit 3 Schals? 2, 3, wo ist da? 4. So was. 6, 5. Ja. 5? Das ist doch etwas zu viel. Was ich bin stark erkältet. Das ist mein ganz schön kalt in Chitney. Wir sind aber nicht mehr in Chitney. Aber wir sind in Neuschneeland. Und Neuschneeland ist auch kalt um diese Jahreszeit. Ja, das glaube ich. Und ich mit meinem Virus. Das ist wirklich eine Frechheit. Ach, Heini. Ach, Heini. Ja, manchmal ist man schon ein bisschen dumm. Ich meine, das Gehirn lässt nach, wenn man ein Virus hat. Nicht, Heini? Schon auf dem Berg? Noch gar nicht. Ich habe doch angehalten. Wir wollten uns doch einigen, ob wir die Buttermilch ausladen, weil wir zu schwer sind. Wir können es hier nachher wiederholen, wenn wir nochmal zurückkommen. Kommen wir dann nochmal zurück, Doris? Oh Mann, idiotisch. Fahren wir hoch, fahren wir wieder runter oder fahren wir wieder hoch? Na? Ja, natürlich. Dann... Das wäre doch wirklich idiotisch. Dann fahren wir doch von Punkt A zu Punkt B, von Punkt B zu Punkt A, von A von Punkt A zu wieder zu Punkt B, obwohl wir nur von Punkt A zu Punkt B müssen. Hä? Das leuchtet mir ein. Oh. Und was machen wir jetzt? Wir sind zu schwer, um aufzukommen. Schmeißen wir, Jedenfalls nicht meine Schals. Stimmt. Wie wäre es, wenn wir etwas von der Inneneinrichtung rausschmeißen würden? Nein, da muss ich mich hinlegen. Schließlich habe ich doch ein Virus. Oh, Heini. Ich hab nichts gesagt. Aber ich will doch, dass wir etwas Inneneinrichtung rausschmeißen. Wie wär's? Ja, was denn? Dich? Nein, ich bin ja keine Inneneinrichtung. Ja, was denn nur? Ja, du könntest dir vielleicht auch mal überlegen. Was, ich? Ja, sicher. Ich? Dumme Kuh. Oh. Entschuldigung. Ich nicht meine vielen Schals am hätte, du. Hey, jetzt wird dein Schals dein Hals genauso dick wie dein Bauch. Ha. Nicht gut? Nee. Finde ich gut. Hallo? Nee, du kannst ja schon mal die Bahre, wo Heini drauf liegt, rausschmeißen. Fenster auf! So geht das Fenster auf. Raus! So ist gut. So. Ja, jetzt kommen wir bestimmt auf den Berg. Jetzt lass uns bestimmt hochfahren. Ja, aber schnell bitte. Mit Volker Haro. Juhu! knapp. Aber wir werden es wohl schaffen. Da hat eine Schneewehe. Hoffentlich kommen wir da durch. Vielleicht soll ich aussteigen? Ich kann ja ein paar Meter gehen, ne? Glaube ich nicht. Da hast du recht. Viel zu anstrengend. Ach, wir werden es schon schaffen. Sollte ich vielleicht die Virus über Bord schmeißen? Vielleicht sind wir dann leichter. Ach. Hi. Was? Wir werden aber langsamer. Was quasselt ihr da? Guck mal, da geht's ganz steil runter. Da unter uns liegt Chitney, mindestens 1000 Meter tief. Glaube ich nicht. Naja, vielleicht 900. Glaube ich nicht. Was glaubst du denn? 5 Meter? Nicht? Nee. Schau doch, da meine ich, da sollst du runtergucken. Da. Ach da, ich guck hier gerade in die Pfütze rein. Ja, das könnte hinkommen, so ungefähr 500 Meter. Ja, ja, das kommt hin. Ja, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir fahren rückwärts. Das Gefühl hatte ich auch eigentlich schon, aber ich wollte es nicht sagen, weil dann würde ich mich doch bestimmt nur auslachen. Wir fahren nämlich schon seit 3 Minuten rückwärts. Die Handbremse, wir fahren ja wirklich rückwärts. Ja, aber dann geht auch der Strom aus, wenn ich die Handbremse ziehe, komischerweise. Dann geht auch das Autoradio aus. Das stimmt, irgendwie. Dann gib Vollgas. Ja, voll. Ich habe immer noch ein Virus. Heini! Warte mal ruhig! Jetzt habe ich den Wagen überbelastet. Wir sind stecken geblieben. Hä? Wo stecken? Mathilde, wie wär's, wenn du mal ein bisschen schieben würdest? Hä? Wenn sich jetzt mal jemand entscheiden würde, auszusteigen und zu schieben. Also ich kann nicht, ich muss fahren. Und ich hab den Virus. Nee, und ich hab einen Schal um. Das dürfte dich eigentlich nicht dran hindern zu schieben. Ja, stimmt. Ich werde dir helfen, weil ich gnädig bin. Lass uns aussteigen. Und schieben! Also, das ist doch hoffentlich klar, nicht? Wenn ich es loslassen würde, dann, dann würde der Wagen aber ganz schön weiter in die Tiefe. Ja, das würde ich mir vorstellen. Das kann nicht hinkommen. Aber ich lasse ja nicht los. Ja, das will ich hoffen, ne? Habe ich noch alle meine Schals? 1, 2, 3, 4. Nummer 5 ist weg. Ich muss ihn verloren haben. Da unten liegt er. Halt mal schnell das Auto. Nein, nein, wie soll ich das Auto halten? Hilfe, das ist Hilfe, ich kann das nicht halten. Das kommt jetzt schon lauter und überhaupt. Hilfe, ich schieb mich das auf den Auto. Hilfe. Das Auto. Ach, ich sollte ja halten. Mathilde. Was ist? Warte. Hilf mir. Doris. Ich glaube, wir haben es geschafft, diese kleine Anhöhe. Sag mal, ihr seid wahnsinnig. Ihr habt uns ja vorhin runterfallen lassen. Ihr wollt uns wohl loswerden und beerben, oder wie? Ja, oder wäre ich aber auch mit dabei runtergegangen. Naja, und wenn es so wäre, lasst uns aussteigen und überlegen, was wir machen sollen. Schön hier draußen, zwar ganz schön kalt, aber... Ja, der Schnee ist auch schlimm für mein Virus. Ja, ich kann mich darüber schon gar nicht mehr aufregen, Doris. Ja, ich eigentlich mich auch nicht mehr. Ja, ja. Oh, guck mal, da unten liegt Chitney. Ist das nicht schön? Ja, ja, guck mal her, da unten liegt Chitney. In allen seinen Glanz. Naja, Glanz. Ja. Naja, wie man es nimmt, ne? Oh, ist der Schnee schön. Ich werde so gleich einen Schneeball machen. Guck, Mathilde, er ist ganz graus. Wo habe ich bloß meinen Schal hingelegt? Ich habe ihn irgendwo abgelegt. Aber das darf ich nicht, dann kriege ich wieder... Dann muss ich an die... Gießen. Ich muss das Gießen unterdrücken. Hilf mir doch mal jemand. Nein, nein. Vielleicht soll ich mal kitzeln. Nein. Ach, es geht wieder. Hey, jetzt hat's mir den Schneeball aus der Hand ge... Der Schneeball rollt total. Guck doch, Doris. Ah, guck dir Mathilde, das an. Du oh, der wird ja immer größer. Das ist schon eine richtige Lawine. Jetzt sind schon 2, 3. Das ist eine richtige Lawine, wie du schon gesagt hast. Chitney runter. Oh, ja, das hilf, hallo, Chitney, hörst du mich? Hallo, Hilfe. Ich meine... Jetzt runter auf Chitney rauf. Man hört gar nichts, es ist ja auch nur Schnee. Und weit weg. Mathilde, du bist die geborene Mörderin. Wer hat denn den Schneeball runterfallen lassen? Hä? Wer hat denn genießt? Hä? Und wer hat hier den Virus? Ja, und wer hatte die Idee zu all dem? Doris! Ja, genau, Doris! Du wolltest, dass wir hier rauffahren. Du bist schuld. Nein! Sydney hatte 270.000 Einwohner. Du bist schuld. Lass uns sofort runterpilgern. Pilgern? Warum nicht fahren? Weil das Auto sowieso nur stecken bleibt oder schneller fährt oder runterschiebt oder raufschiebt oder überhaupt. Lass uns gehen! Ich sag nicht runterpurzeln! Nein, also! Hier stand früher Sydney. Na, du hast den Schneeball fallen lassen. Ich hab nichts damit zu tun. Du hast genießt. Und ich hab den Virus. Und ich hatte die Idee. Ja. Sag mal, seht ihr da auch diesen schwarzen Punkt am Horizont? Nee, nicht nur am Horizont, würde ich sagen, der ist schon recht nah. Hallo, hallo Überlebender von 270.000. Ich bin der Bürgermeister von Sydney. Sie sehen aber nicht gerade gut gekleidet aus, ganz weiß. Ihre militärische Aktion war unseren leider überlegen. Ich sehe mich dazu gezwungen, Ihnen unser ganzes Land zu übergeben. Heißt das, Sie wollen kapitulieren? Ja. Wir haben doch gar nicht angegriffen. Still, Mathilde. Stell dir doch vor, ein ganzes Land, Newcastle Stone. Komm mal her, Doris. Wir müssen uns besprechen. Hä? Wäre doch toll, wenn er uns das Land übergibt. Gar nicht so schlecht. Aber ich hatte die Idee zu allem. Was hast du da gesagt? Sag das mal lauter. Ich hatte die Idee zu allem. Ja, aber ich hatte schließlich genießt. Und ich hatte den Virus. Ja, und ich hab Schneeball fallen lassen. Hä, wie wollen wir unser Land denn nennen? Ja, es heißt doch Neuschneeland. Wir könnten es New Cobblestone nennen. Nicht so gut. Ach ja, das ist Cobblestones erste Kolonie. Ja, und ich habe nicht mehr den Virus, weil mir da langsam zu viel wird. Gut, Heini, sehr gut. Und damit lasst uns ein Glas Champagner trinken. Ich habe es gerade eingefunden. Es ist auch eingeladen, Herr Waldmeister. Na ja, ist ja ein ganz schönes Fleckchen Erde hier. Könnten wir nicht vielleicht einen Friedensvertrag aushandeln? Da wären sie aber ziemlich gut bedient. Immerhin gehört uns jetzt dieses Land. Ja, sie brauchen nicht schon einen Friedensvertrag. Sag du doch mal was dazu, Doris. Hä? Ja, typisch, dein Kommentar. Was fordern Sie als militärische Siegermacht eigentlich genau von uns? Ihr Land. Ja, Mathilde, typisch. Erstmal natürlich Ihre Armee. Zweitens mal natürlich Ihr Land. Drittens mal natürlich Ihre Hauptstadt. Viertens mal natürlich das Wasser der Unsterblichkeit. Alles, was Sie haben. Fünftens mal natürlich den Satelliten, nicht wahr? Ja, den Satelliten. Ja, wozu er auch gut sein mag. Er hat uns immer in ein Land gebracht. Das stimmt. Ja, das fordern wir. Und falls nicht, dann machen wir noch so eine überlegene militärische Aktion. Stimmt's, Doris? Jawohl, ja! Na, also was ist denn jetzt, hä? Ich muss wohl zustimmen. Ja, das meine ich auch. Haben Sie zufällig ein großes Passagierschiff? Ich meine, wir wollen ganz gerne wieder nach Hause. Ich hätte mehr Lust zu fliegen. Was hast du denn, Heini? Ja. Na okay, machen wir das.